Die fortschrittlichen Menschen der Welt schätzen den Genossen Kim Jong-il hoch, der zeitlebens für die Heimat und das Volk aufopferungsvoll tätig war. Der Vorsitzende der pakistanischen Gesellschaft zum Studium des Schaffens aus eigener Kraft, der Generalsekretär der Guineischen Volksvereinigung Regenbogen, der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, der Generalvorsitzende und der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Partei der Avantgardisten Indonesiens hoben in ihren Glückwunschtelegrammen und Briefen zum Tag des leuchtenden Sterns hervor, Kim Jong-il sei ein herausragender Mann, der mit der energischen Leitung die DVRK in einen politisch und ideologisch starken Staat und in eine Militärmacht verwandelt und ein neues Zeitalter des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates eingeleitet habe. Die Verdienste von Kim Jong-il um das Gedeihen der DVRK, das Glück des koreanischen Volkes und um die Erfüllung der Sache der Souveränität der Welt würden in den Herzen der fortschrittlichen Menschen der Welt für ewig unvergessen bleiben.